NDR3 Abendstudio. Wir begrüßen Sie nun wieder zu unserem Hörspielabend. Sie hören die Sauna von Samarkand von Oskar Pastior. Ein Hörbad, ein Poem, nennt der in Rumänien geborene Autor dieses Hörspiel, mit dem er dem Hörer ein Dampfbad ganz besonderer Art bereitet. Sprachspielerisch gibt er in seiner Montage aus Sprachfetzen und Phrasen autoritäres, hohl erhabenes und gestelztes Sprechen dem Gelächterpreis. Im Anschluss an das Hörspiel liest Oskar Pastior, der Erfinder des Krimgotischen, einer Geheimsprache, eigene Gedichte, die wir anlässlich einer Matinee im Hamburger Abaton-Kino aufgezeichnet haben. Doch zunächst die Sauna von Samarkand. Regie führt Heinz Hostnich. Es beginnt mit einem Lüftchen. Das Badhaus wird von einem Lüftchen, das von den Bergen kommt, umstrichen. Das Badhaus ist erhitzt. Seine Poren öffnen sich. Das Lüftchen wird zu einem kühlenden Lüftchen. Stell dir vor, ein kühlendes Lüftchen. Den Insassen des Badhauses raubt die Vorstellung eines kühlenden Lüftchens schier den Mut. Die luftdichten Luken sind so hoch angebracht, dass bald ein Tanzen und Springen, Jauchzen und Singen anheben will. Ja, es beginnt mit einem Flimmern im Auge, als ob ein mutwilliges Geißeltier, wie eine Irritation beim Tauchen, wie ein schwimmender, aufreizender Vergleich. Alle Insassen erblicken hinter allen hoch angebrachten Luken die Verschwimmung eines aufreizenden Vergleichs. Er blendet wie Milch. Am Auge schlägt sich der mutwillige Dampf ab. Ein metaphorisches Lüftchen. Ein rührendes, mühseliges Gruppentraining. Die Insassen des Badhauses empfinden keine Rührung. Ungerührt flimmern hoch angebrachte Vergleiche. Wie Geißeltiere. Auch sie schwitzen. Was sich dem Lüftchen so darstellt, haben die Statiker zuverlässig berechnet. Es wird langsam Abend. Etwas geht, etwas kommt über meinen Horizont. Von den Übungsplätzen kommt heiseres Getrappel, Schafdünger und Kameltran, ein wollener Helm. Im Ballhaus des Ortes summt es melodisch, wie aus einem Bienenstock im Juni, auf und ab. Die Kaschemme hat eine Kesselanlage. Sie glüht und pumpt. Das Lüftchen, das von den Bergen kommt, empfindet keine Kühlung. Die Gruppe scheint sich zu wandeln. Die Insassen scheinen zu singen. Auf den Übungsplätzen wird Lauge ausgegossen. Stell dir vor, Lauge auf trigonometrische Punkte. Den Übenden raubt die Vorstellung von Milz, Leber und Galle schier den Mut. Bald will ein Tanzen und Springen anheben, die Hopfenstangen glühen. Die Kuppel über dem Ballsaal schwenkt mitternächtig den Sterz. Radarrituale sind im Gang mit drei hoch angebrachten Kobaltaugen. die das krebsgeile Tscherkessengestell blendet. Wie ein kühlendes Lüftchen. Wie eine handgestrickte Nacktheit. Besuchen Sie die Anstalt regelmäßig? Antwort: Hier treffe ich den Arzt meiner Tochter, die Musiklehrerin meines Fleischers, den Rechtsanwalt meiner Firma und den Sohn meiner Arme, der bei der Feuerwehr ist. Wäre es Ihnen peinlich, hier dem Friseur Ihrer Schwiegermutter zu begegnen? Antwort: Nein, aber es wäre mir peinlich, hier dem Gebrauchtwagenhändler meines Stiefbruders zu begegnen. So, so. Antwort: Deshalb besuche ich die Anstalt auch regelmäßig am Mittwoch. Nun besucht aber der Friseur Ihrer Schwiegermutter die Anstalt regelmäßig am Freitag. Antwort: Allerdings besucht der Gebrauchtwarenhändler meines Stiefbruders, der die Anstalt am Freitag besucht, die Anstalt regelmäßig am Samstag. Ich besuche sie aber Mittwoch. Während der Musiklehrer des Sohnes meiner Arme, der bei der Feuerwehr ist, der ein Bruder der Musiklehrerin meines Fleischers ist, welcher wie der Friseur meiner Schwiegermutter die Anstalt regelmäßig am Freitag besucht, die Anstalt regelmäßig am Freitag besucht, weil es ihm peinlich wäre, hier seiner Schwester zu begegnen. Ist Ihnen bekannt, wann der Buchhändler meiner Tante die Anstalt besucht? Antwort: Wenn der Buchhändler Ihrer Tante die Anstalt am Samstag besucht, weil es ihm peinlich wäre, hier der Musiklehrerin meines Fleischers zu begegnen, die Anstalt am Mittwoch besucht, weil es ihr peinlich wäre, hier ihrem Fleischer zu begegnen, der die Anstalt am Freitag besucht, weil es ihm peinlich wäre, hier dem anderen Fleischer zu begegnen, der ein Musikschüler ist, während es doch wegen ihres Bruders, der bei der Feuerwehr und der Bruder meiner Amme ist, peinlich wäre, wenn dieser dem Friseur des Fleischers, des Friseurs ihrer Mutter begegnete, dann müsste der Buchhändler ihrer Tante die Anstalt am Samstag besuchen, falls er sie regelmäßig besucht. Sie besuchen aber die Anstalt regelmäßig am Mittwoch. Antwort: Ich habe nichts gegen den Schwager der Kassiererin. Nur wer die Szene kennt, weiß, was ich... Nein, diese Who-is-Who-Auktion. Kürschasi, 3 Sterne, Rastisoresti. Singe, o Brühe, den Krott meiner abgebrühten Greize. Ja, die hektische Art, die spitze Resignatur. Kenner, wissen Sie, erkennen die Sehnsucht am Brenner. Service und Wartung, man schließt nicht aus. Die Sauna von Reschitz nennt sich Baja Centrala und ist eigentlich ein Dampfbad. Bittermandel mit Oberlicht. Das Dampfbad von Großwardei nennt sich Baja Romana und ist eigentlich ein türkisches Bad. Akzeptables Gusseisen. Und Lilienmilch. Seh ich ans Firmament, das schwindelt mir, abgetrennt von aller Weite. Und in Wirklichkeit? Kollektionen, Notbehelfe in Zeitungspapier. Das türkische Nadessa nennt sich Novadvar und ist eigentlich ein persisches. Das Schwitzbad von Herkulesbad nennt sich Thermalbad und ist eigentlich nur zu empfehlen. Das Eulalienbad von Eulalienbad nennt sich Eulalienbad und ist eigentlich ein Eulalienbad. Das Hamburg von Frankfurt nennt sich Amsterdam und ist eigentlich Zürich. Aurora-Lok, impeccabel. Das Uhland von Berlin nennt sich Fontane und ist eigentlich ein Kleist. Die Fauna von Welt nennt sich Flora vom Dienst. Und ist eigentlich in Samarkand. Von Hand zu Hand ging die Kelle. Der Kommentator linste zur Sanduhr und beschleunigte die Saug- und Pumplaute der mit der Speak gefüllten Trommel. Aus der Zentrifuge lief Quas. Im Herrensinn schnurrte die Schöpfungsgeschichte ab. Die Party war richtig im Gang. Mein ehrlich, Milcherzeugnisse sind halb so fett wie der Zungenschlag ihrer heilig nüchternen Deuter. Auch Askese, war zu vernehmen, ist ein Molkereiprodukt, treuherzig und edel gereift. Die Schaumlippen des Kommentators mit Bläschen besät, spitzten sich zu, stülpende Exegese noch feucht in den Raum. Sie glitschte von Hand zu Hand, im Damensinn, im Herrensinn. Denken Sie an Goliath. Ein Gürtel nieder, eine Schnalze, eine Schleuder, eine Art Mangel im Hinblick auf Käse, eine Art Käse im Hinblick auf Mangel. Die Anwesenden klatschten rhythmisch mit seifigen Fingern. Ekstatisch. Oder nimm Beatrice. Oder nimm Busfahrer. Oder mich. Weißt du etwa, wie sich das genau verhält? Alle reden von ihren Erfahrungen damit. Keiner weiß so richtig Bescheid. Zugegeben, ich tue es. Angenommen, ich täte es. Hier. Jetzt. Du, ich würde schon. Aber in welcher Sprache? Was sagst du? Hören, sagen? Sträubt sich dir was? Mein Timur lenkt im Grabmal? Wann? Wo? Detail, sagst du? Urteil? Es erst in Samarkand zu vollstrecken. Am Löwentor, wenn sich. Tasche hatte ich abgelegt, Jacke gefaltet, Hemd flach drauf, Ärmel nach innen. Der saubere, in Fleisch und Blut geübte Knick, Hose daneben. Die Bügelfalte beginnt an den vorderen Schlaufen und fällt senkrecht, nein, umgekehrt. Beine Naht an Naht, sie stürzt schon richtig. Ausbuchtung, abgegriffen, verfärbt. Sie tragen doch links, einmal im Leben muss man sich entscheiden. Konfirmationsgespräche, da lag sie. Das Gürtelschloss verrenkt, auch die Uhr hatte ich abgelegt, zur Unterhose. Die Sonne schien zu brennen. Wir standen da. Ums Löwentor schwirrten fette, glänzende. Sich die Sache genau vorstellen. Sie entkleiden sich. Legen ab. Legen ab, können aber nur ablegen, was mindestens einmal übergestreift war. Willst du dich wohl zurückverwandeln, Timur, wie? Kennst du dich denn überhaupt aus in den Hoffnungsgeschäften? Sträuber hat bewiesen, dass es sich dabei ausnahmslos um pflanzliche Ornamente handelt, selbst in der geometrischen Auflösung. Also um Blütenkelche, Fruchtkapseln und Sporen. Die verblüffende Ausnahme sei das Löwentor, wo animalische Motive. Da ist schon was dran, sagst du, und entledigst dich eines weiteren Oberbegriffs. Wie es wäre, wenn. Mach doch mal Urlaub. Wir standen da, unschlüssig. Im Duschraum wurde gehämmert. Oder nimm die Theorie von Kadicek. Kannst du mir folgen? Nicht zufällig, meint er, reichen sich in Zeiten gesteigerter Thermodynamik die heterogensten Geister die Hände. Nicht zufällig spielen sie einander ihre Schattenseiten zu. Das Resultat? Eine durchorganisierte Eklipse. Die Sonnenstadt. Aus lauter durchsichtigen Verfinsterungen zusammengesetzt. Ein Schwarzseher, dieser Kalitschew. Kein Zufall, dass man ihn... Das Rauchglas, Herr Nachbar. Sie fiebern. Nackte Redensarten. Leg ab, steig aus, macht Spaß. Wie? Hab mal gelesen, die Nacktgruppe ist lehrreich auch dadurch, dass sie den Gegensatz des Nicht-Nackten birgt. Nackter geht's nicht? Also nimm bitte schon zur Kenntnis, dass wir uns in einer provisorischen Baracke entkleiden. Die Baracke kannst du nicht ausziehen. Versuch's doch. Angenommen, ich tue es. Bis ins Detail. Stell dir vor, wie uns allen die Ohrmuscheln anlaufen. Durchsichtig, türkisblau verfinstert, symmetrisch gebuckelt. Wie die Löwen am Tor. Noch ein Kleidungsstück. Pfeifen. Aus Angst auch das Pfeifen abzulegen. Zitronenhäutig. Oh, Beatrice. Hey, Busfahrer. So schwärmerisch. Pfeift der Wind? Komm schon, debarassier dich. Lass die Haare. Das nackte Pfeifen. Vom Hörensagen. Na komm schon. Es gibt Freibäder, die Seelenbäder und es gibt Wildbäder. Es gibt Stürz- und Spritzbäder, aber es gibt auch Rauchbäder. Es gibt Staubbäder und Staubbäder. Gibt es Spiritusbäder, so gibt es Ameisenbäder. Was gibt es noch? Rosinenbäder. Und? Schlamm und Schnee und Stein und Staub und Bier und Blei. Gibt es Fleischbäder? Es gibt Milchbäder und Blutbäder. Kann man den Aufenthalt in Kuhställen dazu rechnen? Im Prinzip ja, so wie das Bad in der Atmosphäre gesunder, kräftiger Menschen durch Zusammenliegen im Bette, das man zuweilen jenen verordnet, deren Hauptübel allgemein ist. Also gibt es auch Bäder für Scheintod, Blitzschlag und Ertrunkensein. Es gibt aber auch andere. Teilt sich die Masse und über dem Oktogon des nun blau erstrahlenden Beckens hebt sich der lichtdurchflutete Söller. Auf den Stufen des Oktogons haben Platz genommen Vertreter des Volkes, Repräsentanten des Innern und des Äußeren, Bewährte und Verdiente so mancher Schule, so mancher Richtung. Soeben, von Wellen umkräuselt, Seite an Seite das Team unserer Senioren. Sie nicken sich zu. Hervorragend. Unter den Anwesenden erblicke ich, wer will nicht dabei sein heute, bedeutsame Köpfe neben Außenseitern, bescheidene Phänotypen neben lässiger Prominenz. Und wie sollte es auch anders sein, heute hier, wo ein bunter, so recht lebensgetreuer Kreis zusammen... abseits des Betriebes und Getümmels, nach vollbrachter Pflicht und Kür, zusammenfand zur wohlverdienten Klausur, wie Gott sie geschaffen, zum immer wieder neuen Gedanken- und Erfahrungsaustausch unseres Gemeinwesens. Ja, ich scheue mich nicht zu sagen, unserer Polis. Das Becken hat sich gefüllt. In diesem Augenblick erhebender Transparenz. Wollen wir jener gedenken? Wo ist Queck? Wie man Queck kennt, bockt Queck im Tank. Dampft? Oh nein, glurt. Gönnt sich was. Hat Quecks nö? Fahr du seit eh und je Sau. Erstoff? Erstoff, was sage ich? Tag und noch, noch und noch, da muss er hin und wie. Der sich gönnt. Ach, Rehmann, nack vor noch den Kosmos. Duscht. Queck hocht nick drum, Queck hack so. Queck soll Krautsbootsbox Fuchsheit zurück. Fuchsbeizbox. Boxbeizkraut. Krautsbeizfuchs. Queck aber, wie Sie richtig vermuten, schafft das knifflige Problem. Er leits Box, stracks Perz. Nox, Nox. Heute um 20.17 Uhr werden die Astronauten Darius und Punzilla zunächst in die Ankleidekabine umsteigen. Sie sollen um 22.31 Uhr in die Auskleidekabine zurückkehren. Am Freitag wird sich Saussure in die Ankleidekabine begeben, während der Astronaut Fuchs die Auskleidekabine besucht. Dieser Umstieg beginnt um 10 Uhr. Am Nachmittag begeben sich Darius und Fuchs in die Ankleidekabine, während Saussure und Erstoff in die Auskleidekabine umsteigen. Um 20.06 Uhr wird der Austausch beendet und Queck dampft halt zurück. Gutsmörk meldet sich hier auf der Transilvane auf Hochkeusch. Gutsmörk, antwortet ein trojanischer Beobachter auf Ebony-Schwäbisch. Manchmal, wenn er vor Erschöpfung so reizbar war und vor Reizbarkeit so erschöpft, dass ein tropfender Wasserhahn ihn wie ein Keulenschlag versetzt hätte, dachte er, dass es nun doch an der Zeit wäre, an Samarkand zu denken. Dass an Samarkand mal eben zwischendurch denken in seiner Lage ein Unding war. Samarkand ließ sich nicht denken. Dann verglich er in Gedanken Samarkand, an das zu denken er sich vor Erschöpfung, vor Reizbarkeit genötigt fühlte, mit einer Art Gefühl. Er nannte es in Gedanken Tropfengefühl, an das er ja auch nicht denken konnte, ohne vor Erschöpfung so reizbar zu sein, dass er Unreiz, dachte er. Samarkeule, dachte er. Reizend, dachte er noch. Sie hinterlegen den Ausweis. Sie erhalten einen Schlüssel. Sie deponieren die Kleider im Schließfach. Sie deponieren die Wertsachen an der Kasse. Sie erhalten eine Nummer. Sie hinterlegen Nummer und Schlüssel am Wandbrett. Sie erhalten eine Marke. Die Marke wollen Sie am Fußgelenk tragen. Sie erhalten ein Handtuch, ein Schweißtuch, ein Schamtuch. Sie deponieren Hand- und Schamtuch am Seifenschalter. Sie deponieren die Seife im Körbchen und das Schweißtuch an der Heißluftabfertigung. Sie hinterlegen die Marke. Sie erhalten ein Erkennungswort. Sie folgen den Pfeilen. Sie entspannen sich. Sie deponieren Ihre Zähne und Fingernägel mit dem Erkennungswort. Sie erhalten eine Kategorie. Sie durchlaufen diverse Zustände, die Sie deponieren wollen. Sie erhalten 3 Minuten. Sie deponieren die 3 Minuten. Sie erhalten ein Lichtsignal. Deponieren Sie das Lichtsignal. Deponieren Sie das Lichtsignal. Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie empfangene Lichtsignale zu deponieren haben. Sie deponieren das Lichtsignal. Das hat Zeit. Das hat Zeit. Das hat ein Zeit. Das hat ein Mondzeit. Das hatten. Ei, ei, hatten das ein Zei. Hatten hat's. Das ist halt die Zeit beseitigt jetzt. Hassen tassen. Horch. Es regnet. Die Stimmen. Draußen scheint es zu regnen. Hängen an der Decke wie Tropfen. Laufen die Decke entlang. Striemen. Hört sich wie Juni an. Wahrnehmungen. Wahrscheinlich sind die Büffelkirschen jetzt reif. Holen sich ein, laufen ineinander. Tropfen. Ein Platzregen. Draußen platzen Pfingstrosen. Mich erinnert die Betondecke an eine Elefantenhaut. Wahrscheinlich fährt ein Zug vorbei. Der Dampf schlägt sich in Striemen ab. Stimmen wandern die Decke entlang. Man hört sie wandern, wenn man auf dem Rücken liegt und in den Dampf starrt. Es sind ganz kleine Schritte. Eine Schulklasse. Ein Ameisenbär. Ein Abblättern. Heiße Fladen. Und so weiter und so weiter. Imaginationen aus Pappmaché. Symbiose. Es hat keinen Sinn, die Augen zu schließen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Tropfen mitten ins Auge platzt, ist gering. Sie ist gar nicht so gering, wenn man die Augen offen hält. Pappeln. Und Pockennarben. Eine Kolonne grauer Zitzen. Die Decke schwitzt. Künstliches Weinen. Künstliches Schluchzen. Im Kopf jockel. Am Horizont jockaste. Eine gandere Welp. Tot im Kopf gewachsen. Die eingeführt werden. Verdampft sie ein dendritisches Vernehmen. Manchen zieht's Haarschlauf zu. Zeigt her eure Hände, zeigt her eure Schuh und sehet den fleißigen Wäscherinnen zu. Dass uns Hören und Sagen vergeht. Dass wir uns aus den Seelen geraten. Dass wir wissen, wofür. Dass uns die Ohren übergehen. Dass wir es endlich wissen. Was wir sind. Dass man uns Harthörigen das Schweißband anlegt. Dass man uns Zuckerverdächtigen das Schweißband anlegt. Dass man uns Krausstirnigen das Schweißband anlegt. Dass man weiß, mit wem man es zu tun hat. Die mit dem absoluten Gehör, die mit Auslandserfahrung, die Kefirtrinker, die Ameisenzüchter, die Feuchtrasierer, die mit Messer und Gabel lesenden, die Mühseligen, die mit Genauigkeit behafteten, die Schneckenliebhaber, die geh ich richtig Vorläufer, die Sandstrahlgeschädigten, die minder Beheiterten, die am Donnerstag nie an Neapel denkenden. Dass man es endlich weiß. Schweißbandträger. Selbst zu diesem Zeitpunkt dachte niemand ernstlich an Samarkand. Die Gefahr schien vorbei, mit Aplomb überspielt. Schon wurde wieder eifrig geschnackt und kuranzt. Ein beliebtes Gesellschaftsspiel hieß Madensack. Viel Geseire gab es auch um die Herzensangelegenheiten der Marquise von Schlumpf, die offensichtlich mit ihrem Kreislauf zusammenhingen, der seinerseits an zahlreiche Großstädte angeschlossen war, sodass man inzwischen nur noch vom Atemraub sprach. Atemberaubend. Tatsächlich. Das zarte Klopfen ihrer Halsschlagader, als der Kontinent ihr zu Füßen lag. Wer hätte da ernstlich noch an Samarkand gedacht? Enthobenen, Zugriff entzogener, frei von Anübung, Geschäftung, üblicher Zahnkessel, Saugnäpf, unbebürdeter Stimmung, Pflanzen, im Zuber getaucht mit der Lilienblue, ein bluehaft, unablue, geschwärzlich. Sind Tanze schmelzhaft gebracht. Dies Licht entgegen geflissentlich höheren Temperaturen aus deren Pflicht gehoben. Sich einer den hellen Smeerstein neigen täten zur Spitze vors Elfenbein. Frei von den üblichen. Aus einer Pfütze im Mai. Einige Träumer Huxler, Forzaki von Tränen, auf einer Pfütze. Einige Träumer Huxler, erquäler. nennen wir Brünlings. Oh, getäufter Forzaki Fundrichen. Wille Junkers Lanketa auf einer Pfütze im Mai. So, lass mich scheiden. Sieht mir das nasse Kleid nicht aus. Diese frische Und Gloss, dieser Marion. Entsellig. Eine eigentümliche Art des Badens ist nämlich das Massieren, Kneten oder Shampooen. Er streckt den Baden dann auf eine Tafel aus, begießt ihn mit warmem Wasser und beginnt darauf, den ganzen Körper desselben mit einer bewundernswürdigen Geschicklichkeit zu drücken, zu pressen und zu renken. Alle Glieder werden gedehnt und ausgereckt. Bald kniet er auf dem Badenden, bald fasst er ihn bei den Schultern, bald lässt er das Rückgrat krachen, indem er alle Wirbel desselben erschüttert, bald führt er sanfte Schläge auf die fleischigsten und muskulösesten Teile. Darauf reibt er den ganzen Körper mit einem härenen Tuche, bis er fast selber darüber in Schweiß gerät, reibt die harte Haut an den Füßen mit Bimstein ab, salbt darauf den Badenden mit Seife und Wohlgerüchen und schert ihm endlich Bart und Haare. Nach einem solchen Bade, das ungefähr 3/4 Stunden dauert, soll der Badende sich wie neugeboren fühlen, ein unaussprechliches Wohlbehagen den Körper durchdringen und sich endlich in einem süßen Schlaf auflösen. Mein Kopf an deinem Knie. Mein Knie an deinem Bauch. Mein Bauch an deiner Sohle. Meine Sohle an deinem Haar. Mein Haar an meinem Bein. Mein Bein an meiner Schulter. Meine Schulter an meinem Kinn. Mein Kinn an meinem Knie. Dein Knie an deinem Rücken. Dein Rücken an deinem Rücken. Dein Rücken an deinem Rücken. Dein Rücken an deiner Seite. Deine Seite an meinem Kopf. Deine Sohle an meinem Knie. Dein Kopf an meiner Sohle. Dein Knie an meinem Haar. Es diesert. Gorgendliches Schwarm. Les aggressivts in Spermkeuzel. Eligas. Eligas. So darf rein keiner sich bewegen, Hetebrachen. Wieder fast über den Rand geschwommen. Keine Zeit für Unterschiede. Ja, uns anbieten wir unser gleich ein übergeordnetes Merkmal. Dem zu genügen, wir zu unvermittelt, kurzhaftig, atemlos, zu unliterarisch, unausgefochten, überrascht wurden. So mitgenommen, mitgeschwommen. So wollte es die Bedeutung. Wie gesagt, zu leichtfertig gestrickt, zu ungenau. Die bekannten Jahrgänge zu einfach übergeschlechtlich im Hinblick auf irgendwelche in großer Entfernung. Und hat es wieder einmal geschafft, sich um 0, entschuldigen, überboten. Wie fühlen Sie sich? Atmen. Eine Bezeichnung für Mehrzahl hier. Etwas knapp für uns. Noch viel zu knapp. Das stimmt auf den Rücken des anderen. Das Schwimmen auf dem Rückstand der Schwimmer, das Schwimmen auf den Honig des Bundes. Das Schwimmen auf einem flüssigen Kriterium, auf einem sich verdichtenden Verlangen. Das Schwimmen auf Medien, auf der Strecke des Messers, auf der Spitze, auf der Spitze. Den Baumfeld einer Enzyklopädie. Das Schwimmen auf den borstigen Rücken der Tante des Salzes, auf der lüsternen Zunge der Mutter, des Essigs, des geistigen Vaters, auf dem brennenden Öl der verkürzten Gedanken des Muts und des Rundmuts des Schwimmens auf diesem schlüsselnden Bein. Jedes Bein hat vor Winden Vater! Wussten Sie, dass in den Bädern des Mittelalters auch zur Ader gelassen wurde? So entstand das Gewerbe, welches durch Kaiser Wenzel... Nein! Das wusste ich nicht! Du aber nennst das fantastisch, den dicken große Kastell in ganz kalte große Land. Du sehen kann, wo sagen du meine Hand, wo sehen ohne haben brauchen, wo schwitzen ohne schwitzen müssen deine Augen, wo haben Leben zu leben du wollen. Ob ich schlafen wird, immer an Nebelspalter Kastell denken, du sage meine Augen brauchen du, wo kommen Hand sehen zusammen. Fantastisch schwitzen du brauchen ohne brauchen haben, du lieben große denken heißen grüßen. Den Pokal auf sie haben, rasch den Pokal. Die Krone, wieder ein Durchdreher. Wer hat gewonnen? Keine Aufregung. Was wir brauchen, ist eine Kelle. Der träumt bloß. Immer diese Unfälle mit diesen Trockenwohnern. Dabei hatten wir seit 1863 eine klare Definition. Wer hat gewonnen? Auch einer. Möchte bloß wissen, wo. Klare Definition. Haben, brauchen. Trockenwohner sind Proletarier. Pokal, Pokal. Welchen die Häuserspekulanten die Wohnungen in ihren neu erbauten Häusern ohne Forderung eines Mietzinses überlassen, bis jede Feuchtigkeit aus dem Neubau verschwunden ist und das Pokala, Popala, Kopopala, Kelle. Haben für zahlende Mieter Bewohner ohne brauchen müssen. Wo zahlen du sehen? Der hat schon 63 Durchgänge. Kola, du kommen brauchen da. Placo, Blocco, Polacco. Klarer Unfall. Wer hat gewonnen? Das Lüftchen über dem Raspelhaus steht still. Die Insassen vollziehen die Badung. Es ist noch immer Juni. Ihr Pupillengeflecht, beinahe solar, befindet sich jetzt in dem einzigen aus Holz gebauten Saale mit einem mächtigen metallenen Ofen, der mit Flusskieseln bedeckt dieselben glühend macht. Der Samovar. Nun über der Löwengrube, wo Völkerball gespielt wird. Ein Hut aus Zunderschwamm. Das ist Jakobus witternde Rauchnase. Weh. Es könnte ein Blechgerassel fallen wie Mondlicht und wäre schon Montag. Der Lachtaube sagt, der Badequast ist ein Büschel grüner Kräuter, womit sie ihre Geburtsteile bedecken. Ein mühseliges Gruppentraining. Etwas geht, etwas kommt über einen Horizont. Botanische Gärten. Ab und zu Schulhöfe, Prospekte westöstlicher Züchtung, Prozesse und Prospekte. Da, ein verhuschter Fleck, tuschelt im Lüftchen. Ein Wiedehopf. Störrisch bemüht, sein Theorem in ein zwitscherndes Anatom zu überführen. Auf dem nächsten in einem anderen Maßstab. Adieu, Eigenbrot, adieu. Hei, freilich, Rieselgefiesel, hei, frei will ich fiebern und fasern, mit allen Wässerchen durchwachsen, flachsen. Es ist in ihrem Interesse, höchste Geschichte, hei, freilich, nur nicht ins Uferlose. Hörst du die Lymphe klimpern? Verdickungen, Knötchen, Kulminationsgebriesel, ein jampenzüngiges Spüllicht. Diese maßlosen Muskelflüsse, Lubri, Multiplusmus, Eloku, Brachial. Es ist höchste Zensur, so verdächtig menschlicher Wunschbrei, so fließend verdächtiger Briefsaft und diese undurchsichtigen Brocken, lauter verschwiertes Lämm, überm Dampf erbrochen. Hei, freilich. Agne rem tem tem tem tropica Agne kam kse Agne esklam vipassan ekstach Agne endlich Latex Astechal Glüten Agne verrückte esklimanische Kessel Agne, Lymphom, Agne, Agne, Agne, Ekstaz! Im Achse, von Axthese, rechts, Ekstaz! Passen Sie auf, in diesem Bühnenbereich, wir sind zum Wildfang, bewegen sich die Gäste bloß noch in lebenden Bildern und Scharaden. Als Novize muss man das wissen. Das Schöne und Knifflige daran ist, dass jede Charade, jedes lebende Bild seine eigenen Spielregeln hat. Aufregend, nicht wahr? Was empfinden Sie zum Beispiel bei folgendem Satz? Obwohl die Glut des Himmels den Morgenländer mehr zur Kultur seiner Haut auffordert als den Bewohner kälterer Regionen, so liegt doch in diesen klimatischen Verhältnissen die Vernachlässigung des Bades bei den Letzteren nicht allein. Nun? Nichts. Falsch. Sie empfinden den Wunsch mit folgendem Satz zu erwidern. Nichtsdestotrotz wurde Asklepiades von Prusa ein großer Erfinder. Er war es auch, der das Schaukeln mit dem Baden zu vereinigen suchte. Sehen Sie, es funktioniert ganz einfach. Man muss nur alles bildlich und wörtlich nehmen. Eine Friktion gefällig? Aber der vornehme Russe springt nach dem Bade nicht nur in einen Fluss oder Teich oder stellt sich in Schnee, sondern genießt auch ein aus englischem Bier, weißem Wein, gerösteten Brote, Zucker und Zitronen bereitetes Getränk. Passen Sie auf! Jene erhitzen zu diesem Zwecke niedrige Erdhütten, diese haben Schwitzhöhlen, diese mit Torf heizen. Ein Schreckbetude der Kellerzwerge ist harmlos. Sie orientieren sich. Jene hingegen drohen mit dem periodischen System der Elemente. Bitte! Dann haben wir's. Wer hat an meinen Prozenten geschleckt? Denn meine Statistik benutzt. Wer ist? Wer hat an meiner Freizeit geknabbert? Mir ins Minitikel gefahren. Mir an meine, mich am? Über meine. Sich auf mein. Zeug gefleckt, Stricke hängt. Haut geschluckt. Knebel geschluckt. Nektar wir? Steckt wer der? Wer der? B, I, O, Q, Stieser, Flune, Namakaizi, Fussschwegler. Ackermann, Pekoni, Gutzigein, Kassel, Brummgrip, Gesundheit, ausgefrosten Früchten. Obliegt es mir, ein Überbein zu strecken, mit einem anderen zu brechen? Denken, Dante, Dunkelkammer. Und ein weiteres ans permanenten Gelenken zu befestigen. Mein Wecker ist ebenfalls gefleckt. Meckerer. Der Bergwerkssprecher schlenkert. Es gibt Ärger. Reck ihm den Speck. Hinweg, du Schreck. Denken, Dante, Dunkelkammer, Dampfesgrün an Ohrenbergs, Eisebeisergrufte, Dünse, Dünkewinste, Ankerdruck. Über das Rösten von Auberginen, mein Kind. Das Rösten von Auberginen findet in Feueröfen in angemessener Entfernung statt. Es ist nicht verboten. Während des Röstens pfeifen die Auberginen und schwitzen Ideen aus, die langsam verkohlen. Empfindelei ist nicht am Platz. Deine Kopf- und Zahnangst schwinden, sonst Moroses volatilisiert. Die Ideen brutzeln. Der Balg, mein Kind, muss von allen Seiten schön unansehnlich schrumpeln. Das innere Fleisch hat zu erschlaffen. Das Rösten von Auberginen erfolgt in Kleinstgemeinschaften, doch loser als bei einem Zugunglück. Die Krusten werden beseitigt. Wundschorf und Gruß desgleichen. Die Saftigkeit gerösteter Auberginen ist unübertroffen. Darum, mein Kind, darum. Was gibt's, Henry? Hau, freu dich, Gongor, gewaltiger Destillateur, sie dreht sich. Füll den Bucheckerngeist in die Töpfe, Papins. Horror Vacui treibt's Maus raus zum Ausguss mit den Präliminarien. Wir haben den grünen Tee nach dem Wetter gefragt. Es wird gut sein. Auch aus der Asche des Sanddorns steigt der Rauch günstig. Hoch sind die Krähen geflogen. Mützenlos schweigt der Pamir. Ja, meine Liebe, der Zustand ist außergewöhnlich. Leihen Sie mir den Bimmelstein, lateinisch Pumex. Die Arbeit drängt. Sie ist so filigran, so verflochten aus Fäden und Perlchen. Sechs Odalisken der Handfertigkeit lehnen sich im Alkoven zurück. Sie seufzen und werfen Blicke. Eine Hornisse sprüht Achselschweiß in die Narkose des Raums. Ich wiederhole, wenn wir wie schräge Puppen von Kuppel zu Kuppel fliegen, fest an den Wind gezurrt. Die schicken Fesselchen aus traumlosen Geburten. Hört, wie der Mond sich häutet. Der Molch. Und die Sonne, die Mumie, rollt ihr Zundertuch auf. Und wir, meine Lieben, segeln schräg nebeneinander in ihre schwarzen Augen. Das Wetter wird gut sein. Kinder, wo habt ihr die Vorlage? Ein Quäntchen von dieser porzellanschweren Butter, sagen Sie, schwimmt wie Eis auf der Stirn, kühlt die Masern und... Das Wetter wird gut sein. Die Arbeit drängt und verleitet. Beachten wir die Suche nach dem abhanden gekommenen Musterbogen. Kein besonders echtes Modell. Trotzdem kujoniert man sich hier bis aufs Blut, gegen den Strich. Kelimkanal, Kaschmireimer, Stallbürstenbalachin, Äolskardätsche, Schädelbohrerfüllhorn, ein Arkadien, ein Kubenherminister, ein Dampfthron, von dem Sie draußen keine blasse Ah. Oh, wie beruhigt Timo schläft. Und beruhigend, Madame. In dem Paravan aus goldenen Schnitten, den wir ihm klöppeln. Aus Definitionen und Windeln. Gordische Zierknoten. Granatäpfel. Körner. Zähne. Augen. Eine musterhafte Vollstreckung. Ha! Ein Labyrinth für Tamerlan, gesunder Schweiß für jedermann. Reichen Sie mir den Bimstein. Timo ist aus schwarzem Nephrit. Sagt ich's nicht? Die unbehauste Zahl, Herr Hausmeister. Sehen Sie, meine Liebe, im Fernrohr die Heringsschwärme. Oh, Rücken an Rücken. Städte und Reiche. Kuppeln aus Öl, Mayonnaise. An die Arbeit, Mädchen. Mach Liura, die Kugel rollt grün. Wir haben sie befragt. Die Teehäuser rauchen, das Wiegenholz schwillt, die Flüchtlingsgespräche steigen. Mützenlos schweigt der Pamir. Ein außergewöhnlicher Zustand. Ein Gedächtnis aus zweiter Hand. Ein Name, ein Standort. Mein hölzernes Pferd. Ein Freibrief. Vielleicht ein Töpfel Milch. Für Tamerlan ein Labyrinth. Für jedermann ein Peppermint. Durchatmen. Durchatmen. Diese Aspirin-Geschichte. Nämlich, der Kalif hatte durchatmen, und zwar Pudelhunde. Und einen Storch. Und 5 Unzen Gewicht, Übergewicht nämlich. Durchatmen. Er nicht wollte, dass man ihm die Hand, welche seinem Halbhund gehörte, in der weißen Suppenterrine, Fatimas Hand nämlich servierte, da hatte er die Grippe und musste, begreifen Sie, 5 Unzen, das Normalgewicht, den Briesnitz und mehrere Steppdeckenspitzen, weil ihm dann jedes Mal die Geschichte vom kleinen Muck, weil durchatmen, durchatmen, das kalte Herz wie feuchte Schnauze, wenn er Mucksmäuschen und Augen so groß wie 5 Unzen, weil die Typen, weil sie in die Ruine flogen. Zur Belohnung, nämlich weil sie so gut durchatmen konnten, sagte er Muthabor, weil er vergessen hatte, wie man die 5 Unzen, die man ihm täglich versprach, damit er groß und wie die anderen brav schwitzte, weil er sich nicht rühren durfte unter den Steppdecken der Kalif und ihm das auf eine vernünftige Art durchatmen, weil die Belohnung nämlich, wenn er Fatimas Hand in der Suppenterrine und die 3 Hunde und groß und brav. Halt, Sie Wahnwitziger! Ein zweites Mal unter die gleiche Dusche? Mann, Sie glauben doch nicht im Ernst, ungestraft philosophieren zu wollen! Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien Prozessionen, Jalousien die arme Haut, wie Milch und Blut, wie Senf und Essig, wie Pfeffer und Salz, wie Milch und Senf und Brot und Essig, eine Haut wie Stock und Stahl, eine Haut wie Himmel und Erde, wie Dusche und Dusche. Eine Dusche wie Haut und Haar. Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht. Nur zu, hier darf man sein. Üben Sie Ihre sehr sommerliche Vorstellung von der Gegenwart. Im Leben eines jeden gibt es Duschen, die Geschichte machen. Nochmals gefällt. Sehr sommerlich das Rad an Ihres Vaters Mühle. Und so intellektuell. In diesem zarten Alter. Jalousien zugemacht. zugemacht, Jalousien aufgemacht. Reize mich nicht. Eines Intellektueller, wie geht's? Mutz, Mutz, Temperatur und Leistung im steigenden Ast. Hurtigem Wirst, Aktivitätel. Im Fleiß verhält sich der Schweiß wie ein Water zum Geist. Das Moment wendigen Hinstrebens. Effervescenzen. Leiche, Leiche, manche Nöcke, denn zur Decke weicht es Meuchter. Nur die Speisung will ich unten, was der Robel ist von Damm. Greiz! Geh, beniedlich deine beiden Wolkenlider noch ein wenig, eh die ach so flaugen Ägel umbornachtzig klung. Greiz euch! Es beginnt schon wieder, die Glänze, die Bergleins, der Schleuzencharakter. Rinne Seele, fleußge Bänder, gefluidens. Seht es, es spüren, sie kann sagen, du habest uns flickern gesicht. Eine febrile Geschäftigkeit. Oi, oi, laude Schmeuzens darf ne im sich und... Isolabella, Greiz, Greiz! Ein enormer Salzverlust. Isolde transpiriert, am Isonzo so die gleiche Menge Geschabtes wie Resi im Paternoster. Ein formidabler Lastenausgleich. Zwei Oasen der Wonnen. Drei Wonnen des Widerspruchs. Vier Wonnen des Widerspruchs. Fünf Wonnen des... Kreuzfuß! Minutuschko, Kollegen, es ist gleich soweit. Fleizige Spreiz, letzige Feuer, ein rein fein zugespitzier Folterabend. Eine Oase des Durchgangs. Samarkand, freilich. Immer das andere, das hinter dem Gedanken sich bewegende, hinter dem Mittag farbig lauernde andere Samarkand. Deines Müßiggangs? Von allen Hoffnungen kenne ich keine, die nicht zugleich eine Hoffnung wäre. Auf den Laub geschnitten, die wir verdienen. Wie damals. Weißt du noch? Etubas Heißluftgestühl, Etubas läuserknackender Busen, Etubas verzehrender Hauch, Etubas eiserne Henkel, Etubas Rübenhunger. Damals. Als das Kopfkissen mäuselte, als die Knötchen fleischfarben, des Friedens einer Sommer. Ermöbenhaft? Als hätten alle Insassen ihr Feuerchen hochge... Kaum Geringeres als dieses vom Hörensagen... ...einen langen Rücken an... Mit so viel? Dass keiner mehr... Diese Kälte am Hinterkopf. Anschließen... Bitte weitergehen. Hören Sie mich? Stören friedlich. Hey, du Monolog. Sie ist über ihre eigene Zunge gestolpert. Kommt euch näher. Was fassen wir an? Die Objekte. Ich sehe nichts, dafür höre ich auch nichts. Dafür weiß ich nicht. In selig Kaifun. Freilich. Er stützt sich auf einen Gedanken. Wer spricht da? Wenn Sie wüssten. Zur Sache. Hörige Heine, fleurige Walzen. Am Geländer entlang. Achtung! Jetzt gibt er sich aus der Hand. Dass wir das erleben. Was sagst du? Hauchen sie Stirn. Komm, festhalten. Bitte machen wir uns keine Stimme vor, die vorgibt, aus einem Punkt zu kommen. Keine Aussage, die keinen Punkt erreicht. Keinen Nebel, den es nicht gibt. Keinen... Entspannen. Noch ein bisschen. Weitergehen. Natürlich ist der Nebel künstlich. Auch manche Räumungsgeschäfte. Oder gar uns? Führten eine weiße Schlange über die Dümpfe aus Zypern bis örtlichs Geschege. Anfänglich kamen die Kinder aus Deva und Turda. Später aus Kastenholz und Freck. Manchmal aus eindeutig vielen Gegenden. Nur der Zeitpunkt stimmte. Fast. Wie sie feierlich auf Zubringen. Name? Anna Glorioleis. Name? Slapschuluti Gefür. Name? Liebrecht Likornli Moritz. Name? Samuela Kampf. Name? Grochen Orgel. Name? Anna Lebeda Glorioleis. Name? Gepoltertes Arzt. Name? Funk Elstorm. Name? Eigenbrot, Lebeda. Und da gelingt es der seit Jahren Gelähmten plötzlich, den Kopf zu bewegen. Die Getrennten werden vereint. Da kehrt der totgesagte Bruder wieder heim. Das Scheusal kann auf einmal lächeln. Der Bösewicht weint. Die Leinwand flimmert. Die Taubstumme buchstabiert. Der erste Schnee. Wie? Es regnet bloß? Keine Verwandlung? Sie kriegt das Augenlicht nicht wieder? Alles umsonst, die gute Sache, die Anstrengung, das Leid? Glück, das Unmögliche plötzlich nicht mehr? Endlich. Die Erfindung funktioniert. Die Freude ist so menschlich. Da treibt dir doch wirklich etwas diese Rührung. Da spült wer die Platzwunde aus. Äußerlich in Betrieb setzend, zucken sie ruhig. Man findet es hier überflüssig, die Augen zu schließen. Wir haben es doch nur mit einer Behandlung zu tun. Platzpatronen, keine echten. Eine physiologische Spülung. Da schämt sich keiner wegen der nassen Augen. Säumet nicht an dieser Wange. Kühl, wenn auch der Anblick riecht, hat es der hinvergoltene Reumund gebrochen nie. Ob dir's ein Klage schon wehn, denn es will morgen sein. Auch überm Fleisch ist noch ein Licht der Not, wenn es an Witz gebricht. Manch einer schwitzt und schwitzt nie wieder, erfleht nie das Wangenbrot der Macht. Es hat die Wachtigall, du liebe Zeit, durchdrungen. Lott ist tot, Lott ist tot, Liese liegt im Sterben. Das ist gut, das ist gut, können wir was erben. Eins, zwei, drei und vier, die Leute sagen, Lott ist tot und Lott ist wieder hier. Wir haben die Grenzen der Prozedur erreicht, gnädige Frau. Wir müssen jetzt ganz stark sein. Dies ist die Stelle, wo das Bad versagt. Sprechen Sie mir nach. Das Hörspiel versagt, dies ist die Stelle. Ruhig, Blut, dies ist die Lindenblattstelle. Mutterbohr, hören Sie? Dies ist die Mutterbohrstelle, wo die Prozedur, die Entfremdung der Befremdlichkeit, die Station der Sinne... Können Sie mir folgen? Es kommt jetzt ganz auf Sie an. Wir sprechen ganz vernünftig. Dies ist die Stelle, die entfernt wurde... Sprechen Sie mir nach, meine entfernten Ahnungen, dass an den Übergängen von Unrecht und Recht die Höhlen der Schärfung, die Sinne des Widerspruchs... Helfen Sie, Mensch, wir brauchen jetzt alle Kräfte. Warum machen Sie es uns so schwer? Warum machen Sie es uns so schwer? Eins, zwei, drei und vier. Die Leute sagen, Lott ist tot und Lott ist wieder hier. Mittags um zwei. Klein Paris ist ein Schmortiegel. Im Schmortiegel ist Café Kapscha eine Arkadenenklave. In der Arkadenenklave Kapscha sitzt mittags um zwei der liebe Gott auf der Ottomane. Ein Prachtkegel, dieser Herr Däubler. Lässt sich die Fußnägel schneiden, malträtiert mit einem Bein das Lavor, karessiert mit dem anderen den Schemel und klaustert, schrubbt und schrappt das Weltkind in der Mitten, im Kaffeehaus. Schlürft seinen Höllenstein aus dem Tschibuk, wallt auf, achtarmig im Lichtdampf, fuchtelt den Herrn Kollegen Advokaten ein Taburett mit Lemonensorbett unter die Nase, kamt genüsslich den Kaimak, wringt sich die saure Mühe aus dem Bart. Kein Wunder, wenn die kleinen Pariser meinen, mittags um zwei sitze der liebe Gott im Kapscha. Von diesem äußersten Geländer stellt sich das Problem des Umbaus nach innen dar. Wir scheuen keine... Frage, was spricht für die Sanierung? Sind wir bis zum Äußersten gegangen? Das Grabmal, wie Sie wissen, ist heillos verrottet und hat seine Aufgabe, ein Techtelmechtelmenetekel für jedermann zu sein, längst eingebüßt. Touristenwirtschaft und Massenmedusen haben es degradiert. Es ist nicht mal mehr ein Museum. Jawohl, wir sehen keinen anderen Ausweg als den Umbau des Grabmals in eine Provinz. Was geschieht mit dem Inhalt? Die klassische Form des inneren Grabmals bleibt erhalten. Auch der Hof und die Säulengänge. Was uns vorschwebt, ist eine sich verjüngende Proportion. Woran denken Sie? Vortorsionierte Träger, Kontaktmodule und vor allem die Größenordnung. Die Provinz soll nicht nur alle, sondern auch möglichst viele erfassen. Ein freischwebendes Verfahren sozusagen. Besondere Leistung? Wir haben da ganz interessante Vorschläge. Taktile Sitzbilder, etwa Achselhöhlen nachgebildet, eine Traumlandschaft aus grünen Schnurrbärten und Gänsehäuten, panische Thermen entlang der Nationalstraße und als erzieherische Komponente geeignetes Material aus den inneren Geständen. Können Sie Beispiele nennen? Ja, da wären Auffang- und Kläranlagen, diverse Entwicklungsromane mit fließenden Charakteren, Relikte aus der Zeit des Wissensdurstes, ferner Amphibienkiemen und Kniescheiben, Tropfsteine, Lustknödel, Kunstwerke, die bekannten Zeugen historischer Anpassung und dergleichen. Sonst was? Wer finanziert die Isolation? Keine technischen Details. Fantastisch, außerordentlich. Ungemein ungewöhnlich. Ausnehmend ungewohnt. Äußerst. Anregend. Gänz. Ideal. Und so wertbeständig. Vorsicht! Stufe! Wir betreten einen weit vorgeschobenen Bezirk. Das Herz vom Dienst, das schlägt hier ganz am Rand, weil, Sie wissen, die Ventilation. Können Sie es sich leisten, Ihr Gemüt, geschweige denn die Pflicht, dem Zufall zu überlassen? Na, sechs. In Klammer gesagt, ein Ammenmärchen. Ein Klammermärchen, wenn's recht ist. Einerseits die Frischluftzufuhr, andererseits die Absauge. Da bleibt dann am Morgen viel hängen. Lippenstifte, Butterbrote, Filme, Perücken, na, Sie verstehen. Immer sauber. Wir brauchen kein Personal. Glauben Sie mir, von allen Filtern des Hauses kenne ich keinen, der nicht zugleich auch ein Filter wäre. Wie die Nachtfalter hängen sie. In Trauben, wie ein Pölz mit Krusten. Ich sag immer, Naturkunst. Folgen Sie unbesorgt, zügig, wenn ich bitten darf, Tuchfühlung, Traube. So, es geht weiter. Kandahar. Hat man. Ganz Kandahar. Man hat, man kann, man was. Mal Haar, mal ganz Haar. Hat Kandahar, man hat. An Samarkand dachte zu diesem Zeitpunkt niemand. Ich jedenfalls dachte nicht an Samarkand. Obwohl der Stundenplan wenig Abwechslung bot, erschien er doch nicht langweilig. Genau besehen bewegte er, der Stundenplan, sich ausnahmslos zwischen Tun und Lassen. Und nicht nur der Stundenplan. Nein, vor lauter Tun und Lassen kam wirklich niemand dazu, an Samarkand zu denken. Ich jedenfalls dachte zu diesem Zeitpunkt nicht an Samarkand. Du, was machst du? Dies und das. Hast du Angst? Wir wollen den Eindruck einer Taktstraße nicht aufkommen lassen. Dies und das, sagst du? Nun ja, lautloses. Dämmerbefindlichkeit und Gedankenstille. Sehr ähnlich. Demnach bist du ein Ruhebildner. Was bedeutet die Bewegung? Badest du schon in deiner Körpertemperatur? Lernst du, neben dem Koffer zu schlafen? Als Decke? Vom Ganzen den Satz? Wie beim Brustschwimmen. Brauchen wir Samarkand wirklich? Wir brauchen es, um den Widerstand zu haben, auf dem wir schwimmen. Wie der Hirsch. Wie den täglichen Hunger. Samarkand ist grün. Hellgrün. Eine Kugel. Wasser. Ist eigentlich immer ein wenig ähnlicher, als man es überhaupt denken kann. Und anders. Selbst seine Parallelen sind rund und unruhig. Psst. Ein Stachelknäuel. Psst. Das Baden in einer großen Entfernung ist statthaft. Es ist die Rede von Gruppenbildung, würde ich sagen. Gruppen ohne feste Struktur und halt auf Abruf. Kleinstgemeinschaften, Hygiene halber, wie es heißt. Und doch Erfüllungsgehilfen, quasi eine... Sie sträuben sich, sie zieren sich. Andererseits die Idee vom Baden in großer Entfernung. Ist doch hygienisch, oder nicht? Sie fühlen sich wie neugeboren. Ein bisserl. Vielleicht kommt's mit der Zeit. Jetzt fühlen sie's halt nur. Mit anderen Worten, wie neugeboren. Gestatten? Gestatten? Im Bad einer großen... Entfernung. Durchaus. Nach dem Konzert gingen wir einmal vernünftig essen. Halma. Kelim. Hammam. Der Schnee trieb wieder so dicht, wir fuhren oder glaubten zu fahren in einem Rudel. Ich dachte Splitterhaar. Mumifiziert. Geflüstert, gefalten? Ballus calmus. Gegen alle Vernunft gingen wir so dicht. Die Vorstellung, einmal wieder vernünftig zu essen, trieb uns. Alert? Sublim. Volatil. Wir hatten mit einer langen Fahrt gerechnet, aber die Kälte zog an. Ich dachte Honig und Hunger. Zuber. Sechter. Absurd. Kammerlauge. Oh, wie weh mir mal wird. Lecke die Schluckei steig aufkommt. Ein Lauscherschau. Locke die Krack. Wie weh mutels an. Wicke die Bück, das nocke die Wieg. Latzomikon. Wann? Latzomikon. Inzwischen hat sich der Regen draußen gelegt. Das Trommeln zumindest. Vielleicht ist es draußen dunkel. Ob es die Haltestelle beim Quanker noch gibt? Wie sieht eine grüne Straßenbahn aus? Dort passieren Sätze, die in die Nachrichten kommen. In einer Stunde ist Schluss. Das sind doch mindestens 30 Jahre. Wir haben noch dampfhaft Zeit. Ich wollte unbedingt an etwas denken, bevor es draußen. Pass auf mit dem nassen Kopf, die Stirnhöhle. Nein, nein. Wie damals im Juni. Etwas geht, etwas kommt über den Horizont. Eine diesere Choris Lupens. Eine geträume Hoxler. Im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie Die Sauna von Samarkand, ein Hörbad, ein Poem von Oskar Pastior. Die Sprecher waren Gisela Trove, Michael Thomas, Charles Wirz, Walter Riss und Renate Schröter. Es war eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen Rundfunks mit dem Norddeutschen Rundfunk in der Regie von Heinz Hostnich. Die Aufnahme entstand 1976. Genau 10 Jahre später war der Autor Oskar Pastior zu Gast in einer Hörspielmatinee im Hamburger Abaton-Kino. Wie bereits angekündigt, hören Sie nun Gedichte, die Oskar Pastior hier vorgetragen hat. Es gab 1929, einen Schriftstellerkongress, wo sich die deutschen Schriftsteller zusammenfanden, um über das Radio zu reden miteinander. Da hat Döblin den deutschen Schriftstellern ins Gewissen geredet und gesagt, sie haben hier jetzt ein Instrument vor sich, das sie nach langer, langer Schriftübung endlich wieder zur Sprechübung bringen könnte. Das heißt, eine Literatur hervorzubringen, die sich dem Gehör widmet, die dem Gehör gilt und nicht so sehr dem Auge gilt. Und er hat dann auch zwei sehr interessante Unterscheidungen machen können. Er sagt, die Augen seien Schnellreiter. Der Text, der für das Auge geschrieben sei, es habe darum ein anderes Tempo, eine andere Rhythmik, weil die Augen in einem anderen Tempo, in einem anderen Rhythmus aufzunehmen vermögen als das Ohr. Und es ist ganz gut, dass wir heute den Oscar Pastor da haben, der für mich wirklich ein Erzsprachsteller ist, weil man ihn eigentlich gehört haben muss, auch als Autor, um überhaupt wieder zurückerinnern zu können, wenn man die Texte liest, bekommt man durch seinen einmaligen Vortrag eine Möglichkeit, sich das auch gesprochen wieder zu denken. Und da würde ich ihn jetzt gerade mal gleich bitten, einfach mal eine schöne Probe zu geben von dieser Poesie, die er so fabelhaft selber vertritt. Ja, und ich würde diese Gedichte, die ich zusammengestellt habe, ganz einfach nennen: Fortsetzung der Reise um den Mönd. In Ach, Komma, zig Sachlagen, Textverhalten, Versuchsballons und anderen Fortbewegungsmitteln. Im Pop-Science-Gedicht wird der Blumentopf hinter der Fahnenstange sichtbar, wenn man das Gedicht schief hält. Hierauf zerstampft man das Gedicht in einem Mörser und sagt, wenn man den Mörser ausleert, ah, lauter kleine Fahnenstangen hinter lauter kleinen Blumentöpfen auf lauter schief gehaltenen Gedichtchen. Oh, wie erregend holographesk. Das kommt nicht auf diese Art, das geht vorbei. Geht auf jene Art, die nicht vorbeikommt, vorbei. Auf diese Art kommt es nicht, nur auf jene. Es kommt auf eine besondere Art und Weise einher, wie etwas, das vorbeigeht, auf jene Art, die nicht vorbeikommt. Immer geht es bloß vorbei. So kommt es, dass es nie anders als auf jene Weise oder Art vor sich geht, die anders ist als diese. Es kommt anders, als es geht, und jene Art zu kommen ist nicht diese Art zu kommen und jene zu gehen nicht diese zu gehen. Und auch jene Art zu kommen ist auf diese Weise vorbei. Auch jene Art und Weise, so einherzukommen, als käme es darauf an, wie es vorbeigeht, geht vorbei. Ja, auf eine Art und Weise kommt es, dass es auch kommt, darauf ankommt, wie es kommt, dass es auf diese Weise nicht ankommt. Es kommt eben auf jene und geht doch auf diese vorbei, die nicht vorbeikommt. Daran kommt es nicht vorbei. Es ist eine Art Kommen und Gehen im Gang. Es ist direkt schlampig, wie dieses und jenes einhergeht. Eins klüger als das andere. Aber das geht vorbei. Diese vorwitzige Art und Weise im Gehen und Kommen ist ja bloß jene, nicht diese. Die Lippenblütler sind nämlich frei sich vermehrende Axiome. Sie erwachsen einem Dativ, der sie den Nachtschatten, den lauchölhaltigen Liliazen, den Kurkubitazen und anderen Dativen zur Füllungnahme vorführt. Sie führen also ein beträchtliches Dasein in Wiesen, Vasen und Wusen, sind sich Partner im Schnäbeln und Schürzen, im Drittabschlag und anderen Zirbel- und Kerbelkonfigurationen. Ein Verhalten, das sie, der grundsätzlich von Grundsätzen freien Natur, entgegenbringen. Wenn aber das Gaumensegel flattert, beweisen die frei sich vermehrenden Axiome, die Lippenblütler also, eine Art Haftung nach innen und außen, vornehmlich an den Dativ, dem sie erwachsen, doch auch an die übrigen Dative, denen jener sie vorführt. Dann verfängt der Nachtwind und bildet ontologische Schlaufen. So sind die Lippenblütler tragisch umwittert und Irrtümern verhaftet. Sie wappnen sich meistens vergeblich dagegen, indem sie schwärmen. An dieser Stelle fehlt ein weißer Fleck. Ich hasse einen weißen Fleck, der es mir nicht erlaubt, in die Nähe eines geliebten Toten zu treten. Was an dieser Stelle fehlt, ist unübersehbar, weiß und mittelgroß. Ich hasse die Allmacht des Flecks, die es mir verwehrt, ein letztes Wort mit ihm zu wechseln. Selbst diese Stelle ist am Rand zum weißen Fleck, der fehlt, fast weiß. Ich hasse diesen unübersehbaren Fleck, der es mir nicht erlaubt, den Toten selbst zu waschen und zu kleiden. Er ist so mittelgroß und so weiß, weil er an einer so unübersehbaren Stelle fehlt. Ich hasse alles Weiße, das es mir verwehrt, dem weißen Fleck die letzten Liebesdienste zu erweisen. Der Stelle fehlt an jeder Stelle die Allmacht der mittleren Größe. Ich hasse die Toten in ihren weißen Kellern, die mir nicht erlauben, allein und mittelgroß zu sein. An dieser Stelle fehlt ein weißer Fleck. Ich hasse diese Stelle, die mir keinen Zutritt gibt. Was fehlt, das ist ein mittelgroßer Fleck zum Fehlen dieser Stelle. Kusch, Burkusch. Vögele neigs legato fa. Pustjekai, müsst es bidden flei. Pam umgum glönk. Pam fönnetütsch. Pam rottenfrunk. Fo grimazzo, schwind. Windelflein, Windelflein, Ivenrinzenblit, puh. Widam, Örzendag, dumpes Gumdrumbeam, Diggentelferwut, even, even, even. Pizza, Welim, Travenfahe, Forzasdungdof, Wodenbelf. Fa, Porzando, schwind. Pam Ronkong, Funkenrott, Pam Magic Ruttenfrunk, Pam Windomports, Pam Sdoggendorf, Pam Klodrowocz, Pam Ismisblot, Pam Wuttenblit, Pam Lunzentrum, Pam Konegin, Pam Swara. Pi Uttenflut, schwind. Flum, Kataflum, Frevelerungskuschkuschpu. Böpuskai, Dulpenflei, Wölespüttenbei. Pam Telfer, Pfa umgum glönk, Vieh könnes ritten lenk. Pust, Matasch, Krader, Squarp. Das war Krimgotisch. Oder die Elche. Welche? Die wie Häcksel im Strohsack, die Fenchelgeräderten, die auf dem Wechsel. Schönes Getier, stolzes Getier. Ist Stolz schön? Ist Getier stolz? Ist Getier auf seinem Platz? Von Elchen, sagt Cäsar, sie wechseln wie Streusalz die Richtung, die auf der Pfütze, die unterm Licht. Das wiederum wechselt die Elche, grün, weiß, grau, wie eine Flechte. Sprechen wir nicht davon. Auch Cäsar hechelt und streckt sich auf die Plätze. Die mit Bolzen im Pelz legen sich prachtvoll ins Kreuz, Lagerschein. Die Nächsten heben schwere Melkschemel ins Heu, elfenbeinerne Schaufeln und erst die restlichen. Elche mit Brüchen und Kugelgelenken, sie humpeln und stelzen. Von Gründen zu Gründen sagen welche, sie trampeln wie Cäsar, die auf den Knien, die unter dem Exempel. Das wiederum stempelt die Elche, herrliche Wälzungen. Die wechseln die Lichtung, den Zorn, den Stolz, die Dichtung. Diese die Elche. Nichts für ungut. Es gibt welche, die sind grün, weiß und grau. Auch Flechten gibt es, Bärte, lähmende Rechnungen, wie Hampelmänner im September. Beschämend schön. Kindes Dank und Undank. Kandis Kant und Endung, Dundis Kank und Andenk, Dunk Dank und Endis Kan, Denkdund und Sinkanka. Dankus Kind, du kann den Dundank Dickus annen, din den Kankuk und das K und K Kind, denn Duns und Kanung kann Daddys Kinn duckend an das und das nacken. Kind, nun du de Sack und dann Kindu. Kick du dann sanddünn unkend und nick das dankend und dick nun an das und das denkank unding. Andungs dant und kinke und es kund an kink dant. Ukas dindund knackend. Das von der Firma Pfeifton angebotene Hörspiel eignet sich für Kinder und Erwachsene von 8 bis 80, die Geselligkeit lieben, und wird auf Wunsch auch in Tropenausführung geliefert. Es besteht aus einem Set attraktiv gestalteter Stimmgabeln und ein paar Kunstohren. Die Besonderheit des von der Firma Pfeifton angebotenen Hörspiels besteht nun darin, dass es rückläufig, das heißt vom Ende bis zum Anfang, gespielt wird. Der Gewinner beginnt. Durch Umkehrung einer gewinnenden Geste entlockt er seinen Kunstohren jenen Ton, den sie zu hören gewohnt sind, und schanzt ihn jenem Mitspieler zu, dessen Stimmgabel gewohnt ist, ihn hervorzubringen. Der weitere Verlauf ist analog. Außerdem gibt es eine auf der Innenseite der Pappschachtel angebrachte Gebrauchsanweisung mit den landläufigsten Zusatzregeln, die selbstredend historisch konkret zu beachten sind. Sowie andere Extras für Sonderfälle wie Tontauben, Hackwölfe, Autismen zum Würfeln, eine Tube Alleskleber und einen platinveredelten Sarotti-Mohr, der abwechselnd als Joker, als Ersatzspieler und als Hilfsleidenschaft eingesetzt werden kann. Das Hörspiel wird so lange gespielt, bis alle Zwischengewinner ausgeschieden sind und der letzte Spieler, also der Verlierer, den ursprünglichen Zustand der Chancengleichheit gewonnen hat. Er darf die Kunstohren und die Stimmgabel behalten. Auf diese Weise ist das Spiel nach einer gewissen Anzahl von Spielen erschöpft, beziehungsweise der weitere Umsatz der Firma Pfeifton gesichert. Ich bin ein farsch geleimtes Kind. Wenn ich heule, pfeift der Hund. Pfeift der Hund auf einem Bein, fällt vom Herzen mir ein Stuhl. Für einen Stuhl mit beiden Ohren staunt er mich an wie neu genagelt. Wie vernagelt klemmt der Kaffee. Puh, ich glaub, mich laust ein Igel. Laust ein Igel sich von 100? Fragt der Laie sich und wackelt. Sehr verwackelt knurrt der Wind. Ich bin ein farsch geleimter Hund. Jalousien aufgemacht, Jalousien zugemacht, Jalousien aufgerauft, zu Luzin raufgezut, Luluzin zugemault, zu Lustoßen zugemault, Maulusinen angenehm, Aulusinen zugenehm, zu faliden Aftermat, infaliden Aftermat, Afluminion zugesaut, Aluflorion zugebart, Marmelodien zu Salat, Marmeloiden Bußsalat, aufgemalt, o oh, aufgemalt, zugedaut, o oh, zugedutzt, Dutzend drum, o oh, Lebenslau, Ofenbrutzen, Oppenbrecht, Primo Limes, Heiferzocht, Benelalia zuverzum, Mamu, Amarilles, off, off, Ullamanium Absalon, Albumenium Zusalon, Nostradamul Hanomag, Lanatolior Gartemslauch, Futus Ilior Abfallgeist, Mutunalia Pirnholz, Cephaluden Enziol, Cephaleden Ichthyol, Nebelnieren, Löwentran, V-Scharnieren, Besenraum, Ebeltüren, C-Streusalz, Aventüren, Abstrahldom, Stalagmista, Oberom, Virostrato, Luftballon, Jalopeten angemacht, Sulla, Laika, Kukumatz, Mullu, Aufu, Mullu, Zuzu, Zuzu, Mutz, Monte, Ma, O, Monte, Zu. Wenn ich einmal groß bin, werde ich mich heiraten. Dann wird nichts mehr wehtun. Weil ich aber klein bin und noch ein wenig kniefrei sein will, habe ich mich gleich nicht mehr gern. Ich will aber bestimmt mich gleich heiraten, wenn ich groß gewesen bin und lieb gehabt habe. Und mich bestimmt nicht fürchten, auch wenn ich kniefrei bin und es nur ein wenig wehtut. Denn dann bin ich ja bald so groß und fast ganz ohne Knie und gehe auch nur ein wenig heiraten. Ich schließe mit 3 Sonnetbürgern. Per tur tur ber ter bur pur ter. Bur ter ter pur rup ter ber tur. Tip-top, bur-bur, paf-paf, püs-pis, bosfor, pur-pur. Das war ein Sonnetbürger. Maskul, femin, mepfin, skulam. Empfin, kulmas, muskal, finem. Dumpin, lerbos, pimdun. Blores, nipdum, lerbos. Das war noch ein Sonnetbürger. Ügelbeek und Ügeltal. Begel, Gügel, Tagelbeek. Da Ügelball, da Ügelball. Ügel, Ügel, Beek und Tal. Ügel, Ügel, Tal und Beek. Gagel, Begel, Gü und Gü. Bagel, Ügel, Tü und Ball. Ügel, Babük, Bab, Gügbeck. Doublebü, Gü Doublebeck, Bülbe Taltal und Tatü, Beck Beck Gülge Gügatal. Begel Daltal, Galü Gal, Double Gü Gü Gegel Gel, Ügel Ügel, Bül und Bül. Das war noch ein Sonnetbürger. Meine Damen und Herren, zum Abschluss unserer Hörspielsendung im Abendstudio auf NDR 3 hörten Sie Gedichte von Oskar Pastior, vorgetragen vom Autor auf einer Hörspielmatinee im Hamburger Abaton-Kino.